Erster König David war nun sehr alt. Er wurde nicht mehr warm, auch wenn man ihn mit Decken zudeckte. Zweiter seine Diener sagten zu ihm, wir suchen ein junges Mädchen für den König. Sie soll ihn pflegen und bei ihm liegen. Dann wird der König wieder warm. Dritter sie suchten in ganz Israel nach einem schönen Mädchen. Sie fanden Abisag aus Sunem und brachten sie zum König. Vierter das Mädchen war sehr schön. Sie pflegte den König und bediente ihn. Aber der König schlief nicht mit ihr. Fünfter Adonia war ein Sohn von David. Er wollte König werden. Er kaufte sich Wagen und Pferde und hatte 50 Leibwächter. Sechstes sein Vater David hatte ihn nie geschimpft. Adonia war sehr schön. Er war der jüngere Bruder von Absalom. Siebter Adonia sprach mit Job und dem Priester Abjatar. Diese beiden Männer halfen ihm. Achter aber der Priester Zadok und der Prophet Nathan halfen Adonia nicht. Auch Benaja und Davids Helden machten nicht mit. Neunter Adonia schlachtete viele Schafe und Rinder bei einem Stein. Er lud seine Brüder und die Männer aus Juda zu einem Fest ein. Zehnter aber er lud den Propheten Nathan und Benaja nicht ein. Auch seinen Bruder Salomo lud er nicht ein. Elfter Nathan sagte zu Bathsheba, der Mutter von Salomo, Adonia ist König geworden. David weiß nichts davon. Zwölfter ich gebe dir jetzt einen Rat. So kannst du dein Leben und das Leben von Salomo retten. Dreizehnter geh zum König David. Frag ihn, hast du nicht versprochen, dass mein Sohn Salomo König wird? Warum ist jetzt Adonia König? Vierzehnter während du noch mit dem König redest, komme ich dazu. Ich werde deine Worte bestätigen. 15. Bathsheba ging zum König in sein Zimmer. Der König war sehr alt. Abisag bediente ihn gerade. 16. Bathsheba verbeugte sich tief vor dem König. Der König fragte, was möchtest du? 17. Sie sagte, mein Herr, du hast bei Gott versprochen, dein Sohn Salomo wird nach mir König sein. 18. Aber jetzt ist Adonia König geworden. Und du, mein König, weißt es noch nicht. 19. Er hat viele Tiere geschlachtet und ein Fest gemacht. Er lud alle Prinzen ein, aber Salomo hat er nicht eingeladen. 20. Ganz Israel wartet auf dich. Du musst sagen, wer nach dir auf dem Thron sitzen soll. 21. Wenn du stirbst, wird man mich und Salomo wie Verbrecher behandeln. 22. Während sie noch redete, kam der Prophet Nathan zum Palast. 23. Man sagte dem König, der Prophet Nathan ist hier. Nathan verbeugte sich tief vor dem König. 24. Nathan fragte, mein König, hast du gesagt, dass Adonia nach dir König sein soll? 25. Er feiert heute ein großes Fest mit den Prinzen. Sie essen und trinken und rufen, es lebe König Adonia. 26. Aber mich und den Priester Zadok und Salomo hat er nicht eingeladen. 27. Hast du das befohlen, ohne es deinen Dienern zu sagen? 28. König David sagte, ruft Bathsheba zu mir. Sie kam herein und stellte sich vor den König. 29. Der König schwor, so wahr Gott lebt, der mich aus aller Not gerettet hat. 30. Ich habe dir versprochen, Salomo wird nach mir König sein. Das werde ich heute tun. 31. Bathsheba verbeugte sich tief bis zum Boden. Sie sagte, mein Herr, König David, soll ewig leben. 32. Dann sagte David, ruf den Priester Zadok, Nathan und Benaja. Sie kamen zum König. 33. Der König sagte, nehmt meine Diener mit. Setzt meinen Sohn Salomo auf mein eigenes Maultier. Führt ihn zur Gihonquelle. 34. Dort sollen Zadok und Nathan ihn zum König über Israel salben. Blast die Trompeten und ruft, es lebe König Salomo. 35. Kommt dann mit ihm zurück. Er soll auf meinem Thron sitzen. Er ist der neue Herrscher über Israel und Juda. 36. Benaja antwortete, so soll es sein. Gott möge das bestätigen. 37. Gott war mit David. Er soll auch mit Salomo sein. Salomo soll ein noch größerer König werden. 38. Zadok, Nathan und Benaja gingen mit den Wachen los. Salomo ritt auf dem Maultier von König David. 39. Der Priester Zadok nahm das Öl und salbte Salomo. Sie bliesen die Trompeten. Das ganze Volk rief, es lebe König Salomo. 40. Alle Leute folgten ihm. Sie spielten Flöten und freuten sich sehr. Die Erde bebte fast von ihrem Geschrei. 41. Adonia und seine Gäste hörten das. Sie waren gerade fertig mit dem Essen. Job fragte, warum ist es in der Stadt so laut? 42. Da kam Jonathan, der Sohn des Priesters. Adonia sagte, komm rein, du bist ein guter Mann und bringst gute Nachrichten. 43. Jonathan antwortete, nein, unser Herr König David hat Salomo zum König gemacht. 44. Der König schickte Zadok und Nathan mit ihm. Salomo ritt auf dem Maultier des Königs. 45. Sie haben ihn bei der Quelle gesalbt. Jetzt feiern alle in der Stadt. Das ist der Lärm, den ihr hört. 46. Salomo sitzt jetzt schon auf dem Thron des Königs. 47. Die Diener haben David gratuliert. David hat Gott gedankt und sich auf seinem Bett verbeugt. 48. Der König sagte, gelobt sei Gott. Er hat heute einen Nachfolger auf meinen Thron gesetzt und ich darf es sehen. 49. Da bekamen alle Gäste von Adonia große Angst. Sie standen auf und gingen schnell weg. 50. Adonia hatte Angst vor Salomo. Er lief zum Altar und hielt sich an den Ecken des Altars fest. 51. Mann sagte Salomo, Adonia hat Angst. Er will, dass du schwörst, ihn nicht mit dem Schwert zu töten. 52. Salomo sagte, wenn er ein guter Mann bleibt, wird ihm nichts passieren. Wenn er aber Böses tut, muss er sterben. 53. König Salomo ließ ihn vom Altar holen. Adonia verbeugte sich vor dem König. Salomo sagte zu ihm, geh nach Hause.